Ach ja, man hört es sofort, es weihnachtet, der Weihnachtsflashback 2011. Mit Fischer und Göbel. Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir. And folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. So I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Ach, wie schön. Weihnachten auf Radio Marabu, Nat King Cole, The Christmas Song. Wir überlegen ja immer schon das ganze Jahr über, was wir im Marabu Weihnachtsflashback so machen können, wie wir das dieses Jahr machen, ob wir was Besonderes machen. Wir lassen uns jedes Jahr was einfallen. Dieses Jahr ist eigentlich das Besondere, dass es in diesem Weihnachtsflashback mit Fischer und Göbel nichts Besonderes gibt. Wir wollen passend zum Fest der Liebe und des Friedens. Keine Kritik, nichts Aufregendes passiert in dieser Sendung, sondern eigentlich mehr so eine gepflegte Langeweile. Und den Weg dazu hat uns der Dramatiker und Essayist Peter Hacks gewiesen. Genau, geboren 1928, gestorben 2003, einer der bedeutendsten Dramatiker der DDR. Ganz bekannt sein Stück Ein Gespräch im Hause Stein über den abwesenden Herrn von Goethe. Du hast das auch mehrfach auf der Bühne gesehen. Kann ich sehr empfehlen. Also sehr, sehr amüsant. Ist ein Ein-Personen-Stück für eine Schauspielerin und eine Puppe, die da auf der Bühne sitzt. Also ich habe mich da prächtig amüsiert. Eine Fassung übrigens mit der genialen Karin Gregorek als Frau von Stein. Verehre ich auch sehr. Flachs mit Hacks sozusagen heute im Weihnachtsflashback, oder? Ja, genau wie schon im Karnevalsflashback angekündigt. Heute Flachs mit Hacks. Dann leg mal los. Alle große Kunst, nicht nur die der Bühne, muss mit einer bestimmten Beimischung von Langeweile versetzt sein. Da war, spürt man, Ernst im Spiel, Welt im Spaß und die überstandene Langeweile endet in einem gediegenen Glücksgefühl. Ganz ohne Langeweile kommen nur diejenigen Schaustellungen aus, die bereit sind, jeden Wert den Tricks der Erregung zu opfern. Peace is a word of the sea and the wind. Peace is a bird who sings as you smile. Peace is the love of a foe as a friend. Peace is the love you bring to a child. Searching for me. You look everywhere except beside you. Searching for you. You look everywhere but not inside you. Peace is a stream from the heart of a man. Peace is a man whose breath is the dawn. Peace is a dawn on a day without end. Peace is the end, like death of the war. Jedes Kunstwerk ist auf seine eigentümliche Weise vollkommen. Und Vollkommenheit, weiß man doch, ist die Schwester der Langeweile. Ästhetische Vollkommenheit aber ist nicht langweilig, sondern eine Beleidigung des Universums. Das war Flachs mit Hacks. Und wenn ihr euch gefragt habt, was das für kurze Musikstücke waren, die zwischen den Peter Hacks-Zitaten gelaufen sind, das sind drei Stücke vom zweiten King Crimson Album In the Wake of Poseidon von 1970. Die heißen alle Peace und die bilden sowas wie eine Klammer für dieses Album. Nämlich der erste Titel Peace a Beginning, in der Mitte steht Peace a Theme und am Ende Peace an End. Der Weihnachtsflashback 2011 mit Fischer und Göbel, Peace on Earth. Jetzt, hier sind Cock Robbie. Straight, you have wandered, trying hard to be wise. You won't lose without honor, without tears in your eyes. You may go down in shambles, but I know what must come first. Every door will be open till you found peace on earth. May these words that we've spoken bring you peace, peace on earth. your existence would be fight after fight, armed with love and persistence. You must set the world right. Cock Robin im Weihnachtsflashback 2011 mit Fischer und Göbel hier auf Radio Marabu. Eigentlich könnte man jetzt die Rubrik Kein Flashback ohne Bowie erwarten und diese ganze Nummer nochmal hören im Duett mit Bing Crosby, aber weit gefehlt. Nein, wir haben für Kein Flashback ohne Bowie was anderes von ihm rausgesucht. Wir sind ja große Fans von ihm und mögen auch seine Alben, die so in den letzten 10 Jahren über den Daumen erschienen sind. Obwohl sie nicht die ganz großen Meisterwerke mehr sind. Deshalb mal heute in Kein Flashback ohne Bowie. Ein Titel von seinem Album von 2002, Heathen heißt es. Und Weihnachten ist ja auch immer die Zeit der Engel, der Weihnachtsengel. Und deshalb jetzt von diesem Album von David Bowie der Titel 515, The Angels Have Gone. Train overdue, angels have gone. David Bowie, kein Flashback. Ohne Bowie auch kein Weihnachtsflashback. Friedlich geht es zu und wir haben ja bei Hax gelernt, Langeweile. Genau. Und friedlich wollen wir auch diese Sendung machen. Weihnachten ist ja auch die Zeit der Liebe und des Zusammenstehens, nicht die Zeit des Egoismus. Deswegen wollen wir in dieser Sendung auch ganz bewusst das Wir-Gefühl pflegen. Wir sagen also ganz bewusst nicht ich Göbel, du Fischer, sondern wir Fischer und Göbel. Das haben sich auch Marc Knopfler und Bob Dylan gedacht. Deswegen sind sie dieses Jahr zusammen auf Tour. Deine Konzerterfahrungen gleich in aller Ruhe hier im Programm. Nach A Girl Called Eddie the Little Boy That Santa Claus Forgot. Ja, also Fischer muss es noch lernen, wir zu sagen in dieser Sendung. Also gleich nicht meine Konzerterfahrung, sondern unsere Konzerterfahrung. Aber wir waren doch gar nicht zusammen beim Konzert. Ach Fischer, seid ruhig. Ich war doch mit meiner Freundin im Konzert. Ah, ja, ja, ja. Here's the little boy that Santa Claus forgot. And goodness knows he didn't want a lot. He is sent alone to Santa for some soldiers and a drum. It broke his little heart when he found Santa hadn't come. In the street he envies all those lucky boys, then wanders home to last year's broken toys. I'm so sorry for that laddie, he hasn't got a daddy. The little boy that Santa Claus forgot. You know, Christmas comes but once a year for every girl and boy. The laughter and the joy they find in each brand new toy. I'll tell you of a little boy who lives across the way. This little fella's Christmas is just like any other day. He's the little boy that Santa Claus forgot. And goodness knows, he didn't want a lot. In the street he envies all those lucky boys, then wanders home to last year broken toys. I'm so sorry for that lady, he hasn't got a daddy. The little boy that Santa Claus forgot. A Girl Called Eddie im Marabu Flashback. Weihnachten 2011. In aller Ruhe, mit gepflegter Langeweile, wollen wir nun mal die Erfahrungen hören. Bob Dylan und Marc Knopfler in Konzert. Ja, also ich war dort und zwar in Berlin, in der riesengroßen O2 World. Das ist also eine Riesenhalle. Wir, meine Freundin und ich in diesem Falle, ja, ganz oben, höher ging es nicht mehr und das geht so steil nach unten runter, die Ränge, dass man sich so ein bisschen vorkommt wie in dem Parlament von Star Wars, wer es kennt. Gut, ja, also begann alles ganz pünktlich, 19.30 Uhr, Marc Knopfler mit seiner Band kommt auf die Bühne, spielt so über den Daumen knappe anderthalb Stunden sein Solo-Set und das ist wirklich zu nehmen, denn er hat fast ausschließlich seine Solo-Sachen gespielt, die nicht schlecht sind. Alles ganz okay soweit. Solide, gute, handgemachte Musik. Ganz zum Schluss kam dann doch noch Brothers in Arms und ein wenig Begeisterung bei den Dire Straits-Fans auf. Und als Zugabe hat er noch einen Titel gespielt von den Dire Straits, den ich nicht so toll finde, dieses So Far Away. Ja, dann kurze Umbaupause und dann kommt Bob Dylan mit seiner Band auf die Bühne. wie gewohnt, ohne einen Ton zu sagen, aber das kennt man ja schon. Ja, und dann stieß mich meine Freundin so in die Seite und sagte, du, der Einzige da unten ohne Anzug, da in Dylans Band, der mit dem schwarzen Hemd, das ist doch Knopfler, oder? Und dann hat man es auch gehört. Also er war die ersten vier Titel, in dem Falle in Berlin, mit Dylans Band auf der Bühne und hat da halt die Dylan-Sachen mit ihm gespielt. Man muss ja wissen, dass das Ganze, und viele wissen es zweifellos, auch eine Vorgeschichte hat. Denn Dylan hat Mitte der 70er Jahre den damals aufstrebenden Gitarristen Mark Knopfler, der seine ersten Erfolge mit den Dire Straits hatte, zu sich ins Studio geholt und sie haben auf dem Jesus-Album von Dylan zusammengespielt, nämlich Slow Train Coming, als Dylan so in seine christliche Erlöserphase geriet. Und was hätte da näher gelegen, als vielleicht von dieser Platte oder auch von dem zweiten Album, auf dem sie zusammengespielt haben, Infidels, nämlich nach der christlichen Dylan-Phase, also von einem dieser Alben was zu spielen. Aber nein, es hätte ja irgendjemand auch gefallen können. Das haben sie also nicht getan, aber man muss schon ganz zufrieden sein, dass sie überhaupt zusammengespielt haben. Nach den vier Titeln ist dann Knopfler kommentarlos abgegangen. Ist es auch weder angekündigt noch abgesagt worden. Die Band hat weitergespielt und ja, das war alles ganz solide. Hört sich auch gut an, aber mittlerweile presst Dylan nicht nur seine Stimme, sondern auch seine Songs mehr oder weniger in so ein Blues-Schema rein. Ja, und das über anderthalb Stunden, sodass man am Ende 3 Stunden Konzert hatte, war schon eine ganze Menge, aber der letzte Schlag vom Schlagzeug, dann ging schon das Licht an, die verneigten sich kurz, dann ging das Licht an und leise Musik. Also das war's dann. Eine gemischte Erfahrung, würde ich sagen. Man muss schon ein ziemlicher Dylan-Fan sein. Und ich denke, so bald brauche ich es nicht wieder. Das waren also unsere Erfahrungen vom Knopfler-Dylan-Konzert. Und das, was die beiden nicht gemacht haben, nämlich einen Song zu spielen von einem der Alben, auf denen sie auch als Musiker zusammengearbeitet haben, das machen wir jetzt im Weihnachtsflashback mit Fischer und Göbel. Und zwar passend zum Thema Weihnachten wieder was mit Engeln. Der Titel heißt Precious Angel vom Album Slow Train Coming. Say, well, all is well. And were slaves. Let us hope they found mercy in their bone-filled graves. You're the queen of my flesh, girl. You're my woman, you're my delight. You're the lamp of my soul, girl. And you torture the night. But there's violence in the eyes, girl. So let us not be enticed. On the way out of Egypt, to Ethiopia, to the judgment hall of Christ. Precious Angel, Bob Dylan mit Mark Knopfler an der Gitarre, Göbel, und ich möchte dir noch für die vergangenen 4 Minuten danken. Eine 4-Minuten-Moderation, wo gibt es das noch im Radio? Genau, wir wollen ja hier keine Hektik verbreiten im Marabu-Flashback, denn wir haben ja bei Flax mit Hax gelernt, Langeweile gehört zur Kunst. Nicht weniger machen wir hier. Toni Carter hat uns ihr Weihnachtsalbum überlassen und daraus jetzt Halleluja, ein Weihnachtsschwerpunkt 2011 auf Radio Marabu. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Toni Carter war das. Huch, Mensch, Halbzeit. Ja, so schnell geht's. Und wir wollen uns ja auch Zeit lassen in diesem Weihnachtsflashback mit Fischer und Göbel. Und wir wollen auch was Aktuelles spielen, natürlich passend zu Weihnachten. Ein zweites aktuelles Weihnachtsalbum 2011, Very She and Him Christmas, M. Ward und Zoe Deschanel. Daraus I'll Be Home for Christmas. I'll be home for Christmas. You can count on me. Please have snow and mistletoe and presents on the tree. Christmas Eve will find where the love light gleams. I'll be home for Christmas, if only in I'll be home for Christmas. Wir haben natürlich überlegt, wie jedes Jahr im Weihnachtsflashback auf Radio Marabu, ob und wie wir verfahren mit Last Christmas, spielen oder nicht spielen, die Maxi-Version zweimal hintereinander. Also wir sind verblieben, dass wir es auf jeden Fall spielen. Wir haben uns was ganz Besonderes einfallen lassen, die gesamte Geschichte von Last Christmas gleich. Setzt euch schon mal aufrecht hin zuvor, Driving Home for Christmas, hier ist Chris Rea. Chris Rea im Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel, die sich auch zu Hause fühlen im Weihnachts-Flashback. Und jetzt den Vortrag, der lang angekündigte Vortrag von unserem Dozenten Fischer über Last Christmas. Bitte, Herr Dr. Fischer. Danke, Göbel. Last Christmas, liebe Hörerinnen und Hörer, ist ein Lied der Gruppe Wham, das erstmals im Jahr 1984 veröffentlicht wurde. Das von George Michael komponierte Stück wird seitdem in fast jedem Jahr zur Weihnachtszeit wieder veröffentlicht und hat sich zu einem Klassiker, Göbel, Klassiker der populären Weihnachtsmusik entwickelt. Zur Entstehung. Die damalige Plattenfirma von Wham wollte auf die Schnelle ein Weihnachtslied veröffentlichen. Einigen Quellen zufolge soll George Michael lediglich den Text eines bereits von ihm komponierten Stücks mit dem Titel Last Easter, letzte Ostern, umgeschrieben haben, indem er ihn an Weihnachten und die Jahreszeit anpasste. Andere Quellen halten diese Geschichte für nicht glaubwürdig, da die bislang weder von der Plattenfirma Sony noch vom Künstler selber bestätigt wurde. Der Videoclip zu Last Christmas wurde in einem Chalet im Schweizer Wintersportort Saas-Fee in den Walliser Alpen gedreht und kostete 60.000 Pfund. Die Partnerinnen von George Michael und Andy Ridgeley waren zwei Background-Sängerinnen, die später als Pepsi und Shirley einen Top-10-Hit in England hatten. Heartache war das. Zur Veröffentlichung. Last Christmas wurde erstmals am 15. Dezember 1984 auf Epic veröffentlicht. Auf der B-Seite findet sich das ebenfalls von George Michael komponierte Stück Everything She Wants. Nachdem die Single im Januar 1985 in den Charts wieder sank, entschied sich die Plattenfirma A- und B-Seite zu tauschen. Anschließend wurde Everything She Wants ein Top-10-Hit auch bei uns in Deutschland. Last Christmas verkaufte sich in Großbritannien insgesamt mehr als 1,4 Millionen Mal. Im Dezember 1984 erreichte die Single auch die bisher höchste Chartplatzierung auf Platz 2 der britischen BBC-Chart. Das Lied war jedoch kein Nummer-1-Hit, da der Song Do They Know It's Christmas vom Projekt Band 8 diese Position für mehrere Wochen hielt. Last Christmas ist in England das meistverkaufte Musikstück, welches nie die Charts anführte. In Deutschland ist Last Christmas seit 1997 regelmäßig im Dezember in den Charts vertreten und schafft es in den Airplay-Charts sogar regelmäßig in die Top 5. Aha, ich denke auch unser Verdienst, Göbel. Das Stück wurde darüber hinaus mehrfach gecovert, unter anderem von den Backstreet Boys oder auch Max Rabe. Es befindet sich auf vielen Weihnachtssamplern. Außerdem existiert von der Indie-Pop-Band Erdmöbel ein 2006 erschienenes deutsches Cover unter dem Titel Weihnachten. Die Tantiemen allerdings gehen alleine an George Michael und nicht an seinen ehemaligen Bandpartner Andrew Ridgeley. Sag mal, Last Easter? Ja? Last Easter. La, la, la, la. Wir haben ja immerhin auch seit Ostern an dieser Moderation gearbeitet, für die wir uns bei Wikipedia haben. Bedanken, genau. Sehr. Also, Fischer kann Wikipedia lesen und wir können Last Christmas spielen. Hier ist Wham. Last Christmas. Last Christmas fehlt in keinem Weihnachtsflashback von Fischer und Göbel. Ja, und davor, das war ein 3 Minuten Vortrag von Fischer. Ich habe mit meinen 4 Minuten über Knopfler und Dillen noch die Nase vorn. Aber wir wollen ja nicht konkurrieren in dieser Sendung. Es soll ja alles harmonisch zugehen. Harmonie, Liebe, Frieden, wie es sich für Weihnachten gehört. Allerdings müssen wir leider auch einen Wermutstropfen in diese Harmonie gießen. Denn um Last Christmas gab es auch einen Rechtsstreit. Ganz, ganz schlimm, der wird jetzt einen Schatten auf diese wunderbare Sendung werfen. Rechtsstreit zu Last Christmas, liebe Hörerinnen und Hörer, lieber Göbel. Kurz nach der Veröffentlichung kam es zu einem Rechtsstreit mit Barry Manilow. Gegenstand des Streits war die Ähnlichkeit des Liedes mit Manilows Hit Can't Smile Without You. Es kam zu einer außergerichtlichen Einigung, kraft derer alle Einnahmen aus dem Lied im ersten Jahr der Aktion Band Aid zukamen. Die genaue Summe ist nicht bekannt, allerdings wurden von der Single im entsprechenden Zeitraum rund 1,4 Millionen Exemplare verkauft. Rechtsstreit um Last Christmas. Göbel, was meinst du? Ich denke, wir sollten den Dingen auf den Grund gehen und uns das Stück von Barry Manilow mal anhören. Regie, bitte, Barry Manilow. Christmas, la la la la la. Last Christmas, I gave you my heart and brightened my day. Who'd have believed that you were part of a dream? Now it all seems light years away. Last Easter, I gave you my heart. Last Easter, la la la la la. If you only knew what I'm going through, I just can't smile. Now some people say happiness takes so very long to find. Well, I'm finding it hard, leaving your love behind me. And you see, I can't Twitter, der Barry Manilow, hat Wham verklagt und damit auch unsere grenzenlose Harmonie ein wenig beeinträchtigt. Stimmt schon, ja. Aber ob Last Christmas von Wham wirklich ein Plagiat des gerade gehörten Barry Manilow-Songs ist, das werden wohl nur Fachleute klären können. Wir nicht an dieser Stelle und wir wollen ja auch nur Harmonie. Weihnachten fällt ja gewöhnlich in die Winterzeit, passend dazu Nico mit dem Wintersong. Snow on your eyelids, sit curtsy with age, is freezing the stairs on tyranny's wings. A bitter is hard and warmth of your skin is disease with familiar caresses. Drawing from splendor and royal decay among all their triumphs and jaded awards. The angry and blazing circus of sun blasphemes as the crown prince arises. Cannot beget all the sins that you owe to the people of paradise magic. Tend to answer passion and form with foreign rationalization. Roses are the jewels that lurk among masks of pleasure that flicker with doubt. And dresses of faith that simultaneously fear to advance and demand to be recognized. The river shall flow through hollow green faces of caricatures, resentment etched out of the tongue. Bradington Sphinx is asleep before birth, the classical sensitive failures. Worshipping wicked cling to the dark of your heart, lying there in wait with your angels. Moan and ravish from dawn to dusk, the avaricious young lovers. Nico mit dem Wintersong. Das ist der Weihnachtsflashback 2011 mit Fischer und Göbel. Und auch eine weitere Rubrik kennzeichnet jeden Flashback. Brecht hat recht. Bitte, Göbel. Ich zitiere wieder aus den Geschichten vom Herrn B., die von André Müller und Gerd Semmer zusammengetragen worden sind. Die Anekdote Vorzüge des Katholizismus. Passt ja auch irgendwie zu Weihnachten, christliches Fest und so weiter. Also, Vorzüge des Katholizismus. Einige Jahre nach seiner Rückkehr aus der Emigration erkrankte Herr B. und ging in ein katholisches Krankenhaus. Seine Freunde fragten ihn erstaunt, warum er als Atheist ein katholisches Hospital gewählt habe. Herr B. lächelte stolz und erklärte, schon bei Lenin können Sie nachlesen, dass man nicht zu kommunistischen Ärzten gehen soll. Die kümmern sich zu viel um Politik. Da sagt man immer, im Falle Sarah Wagenknecht, Kommunisten haben keinen Humor. Wir haben gerade das Gegenteil bewiesen. Wir haben ja vorhin über dein Konzerterlebnis Bob Dylan, Mark Knopfler einiges gehört. Du warst da nicht so uneingeschränkt begeistert. Begeistert warst du aber über Tori Amos. Ganz genau, die habe ich nämlich in der Frankfurter Alten Oper gesehen, schöner Konzertsaal. Und ich war sehr, sehr überrascht von Tori Amos, sehr erfreut überrascht. Sie hat also da mit einem Konzertflügel, einem E-Piano und einer Streichergruppe, also einem Streichquartett, ein ganz, ganz tolles Konzert gemacht. Und damit, oder wir hoffen, dass auch ihr am Ende des Jahres sagen könnt, dass es ein gutes war, passend dazu jetzt Tori Amos, A Pretty Good Year. Tears on the sleeve of a man, don't wanna be a boy today. heard the eternal footman bought himself a bike to race. And Greggy writes letters and burns his CDs. They say you are something in those formative years. Well, hold on to nothing as fast as you can. Well, still pretty good, yeah. Pretty good. Maybe a bright Sunday beach is gonna bring you back, back, back. Maybe not so now you're off. You're gonna see America. Well, let me tell you something about America. Das war fast der Weihnachtsflashback mit Fischer und Göbel. Wir hoffen, ihr habt euch gern mit uns gelangweilt. Das war der friedliche, der harmonische Weihnachtsflashback mit dem Wir-Gefühl. Ja, und man fragt sich ja, wer langweilt sich mehr im Ernstfall, Erwachsene oder Kinder? Hierzu nochmal Flachs mit Hacks. Ein Kind würdigt das Geistreiche mit viel weniger Mühe als die Alten, die von all dem nur die spärlichen Reste behalten haben, welche man in Bett und Firma benötigt. Da kann man was lernen, nicht wahr, Göbel? Genau, sowieso auch im Weihnachtsflashback. Ja, und zum Schluss noch ein Song zu dem Wichtigsten auf dieser Welt, den Kindern. Das Beste an dieser Welt, diese Welt, ist nicht der Ruhm, nicht das Gut oder Geld. Das Beste sind die Kinder, ja, das sind von uns, was da bleibt, was da bleibt, was unser Buch nach dem Tod weiter schreibt. Das Beste sind die Kinder, ja, das Beste an dieser Welt. Also lieben wir die Kinder, also machen wir die uns vertrauen.